hieß Cordula Grün. Ich hab sie tanzen gesehen, dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Hey! Oder ein Fruchtkonzentrat. Hey! Wer zuerst getrunken hat, sie dann abends kandiert. Aus unserem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir. Am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula. Ich bin und bleib optimist. Selbst wenn sie mir verschwieg, dass sie verheiratet ist. Mit einem Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eva Brüder. Da hat sie tanzen gesehen und hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit.